fand es hier sehr interessant, dass China erwähnt wird. Das wird ja sonst bei der Linken immer gerne vergessen. Und das ist ja auch insofern interessant, ist es nicht die Frage, ob das, was jetzt in Asien passiert, im Grunde genommen diese ganze vom Abgesang, vom Klassenkampf, vom Ende des Widerspruchs von Arbeit und Kapital nicht eigentlich völlig in Frage stellt. Ja? Wir haben in China jeden Tag Streiks und lokale Aufstände. In Korea und Südkorea und Indonesien wurden die Militärdiktaturen unter wesentlicher Mitwirkung der Arbeiterbewegung zur Fall gebracht. Und in diesen Ländern kämpfen jetzt Millionen Menschen darum, was du gerade gesagt hast, was jetzt eigentlich nämlich überflüssig ist, um nämlich gewerkschaftliche Rechte, um die Anerkennung. Da entwickelt sich das sowas wie eine Arbeiterbewegung, was ja angeblich jetzt sowieso keine Rolle mehr spielt. Wir können hoffen, dass die Arbeiterbewegung da nicht so aussehen wird wie in Europa und vielleicht fortschrittlicher ist als die Sozialdemokratie. Aber da tut sich das, da ist sozusagen das Revival des Klassenkampfes. Und die Beverly Silver hat ja in dem Buch Forces of Labor gezeigt, dass im Grunde genommen der Klassenkampf mit dem Kapital in den letzten 150 Jahren um den ganzen Globus gewandert ist und dass das höchstens, diese These höchstens für Deutschland zutrifft. Und dazu will ich jetzt kommen, eigentlich zu meinem Argument. Die Frage ist, ob deine ganze Weltsicht nicht doch sehr extrem eurozentristisch ist. Okay, wir haben jetzt in Deutschland kein Wachstum, aber in Vietnam und China haben wir ein Wirtschaftswachstum von über 10%. Da hat der Kapitalismus ein Potenzial, das ganze Land umzuwälzen. Und in China sind es nicht mehr die Sonderwirtschaftszonen, die spielen eigentlich gar keine Rolle mehr, weil die Marktmechanismen aufs ganze Land ausgedehnt worden sind. Das war noch in den 80er und 90er Jahren wichtig. Und da werden 200 bis 300 Millionen Menschen proletarisiert. Ja, und das ist zahlenmäßig eine größere Zahl, die wir jemals in Europa oder in der Weltgeschichte überhaupt hatten. Und da passiert jetzt nicht, dass Frauen aus der Produktion rausgedrängt werden wie hier, sondern Millionen Bauernfrauen zum ersten Mal aus ihren patriarchalen Strukturen fliehen können und in den Städten dann kapitalistische Arbeit leisten müssen. Ja, da haben wir das nämlich nicht, dass man, wie du das für hier beschreibst, ja. Und das ist einfach falsch, dass in China nur für den Weltmarkt produziert wird. VW produziert in China, in Shanghai, nur für den chinesischen Markt. Ja? Und nicht, es ist hier noch kein Auto zu kaufen in Europa, was in China produziert worden ist. Ja? Das ist falsch. Und um jetzt zum Schluss zu kommen, also ich finde das Manifest gegen die Arbeit auch ganz gut und will jetzt auch keinen traditionellen Marxismus hier hochleben lassen, aber dein ganzes Weltbild scheint doch sehr in der Tradition eines ökonomistischen Determinismus von bestimmten Theoretikern der zweiten und dritten Internationalen zu stellen und so Zusammenbruchstheorien zu konstruieren auf Grundlage von irgendwelchen ökonomischen Gesetzmäßigkeiten. Das haben wir auch schon nach 150 Jahren. Und wenn in 30 Jahren der Kapitalismus zusammenbrechen sollte, dann könnt ihr alle sagen, ja, wir haben schon heute recht gehabt. Ja. Den Klassenkampf von oben skizziert. Ich glaube, das stimmt schon, dass das Kapital momentan auf die Ausdehnung des allgemeinen Mehrwerts, das ist ein relativ abstrakter, das absoluten Mehrwert setzt. Ja. Und dass du dann als Antwort ganz im Sinne von Negri unsere Separation vom Kapital beschreibst und denkst sozusagen, wir haben sozusagen den Druck, mit dem Kapital zu verdienen und unsere Interessen des Lebens zu vertreten. Es ist wirklich, du wirst es das nicht glauben, es ist sehr, sehr nah an der Negri-These, aber ich finde das ja nicht ganz nett. Ja. Das ist schon, aber ich kann schon lesen. Ich wollte jetzt zu zwei Themen noch ein klein bisschen was sagen. Das erste zu einer abstrakten Kapitaldarstellung und zweitens sozusagen zu einer Phänomenologie der Krise. Also das erste, was ich sozusagen der ganzen Wertkritik von Michael Heinrich dir bis vorwerfe, dass sie ein monistisches Bild des Kapitals haben, das ist sozusagen die Entgegensetzung der Begriffe im Kapital und der Schlagen monistisch einebnen. Das haben so viele Leute berufen, Adorno, Breuer, ist ja schon alles seit Jahrzehnten auf dem Tisch. Der erste Punkt ist das harmlose, könnte man sagen, die Arbeit hat einen Doppelcharakter im Kapitalismus. Die abstrakte Arbeit ist spezifisch kapitalistisches, die konkrete Arbeit ist universell. So hat der Marx halt geschrieben. Ja. Das wäre sozusagen unsere Spitzfindigkeit. Aber es gibt ein zweites Gegengesetz, das ist ein Gesellschaftsmodell, und das hat unmittelbar mit der Bedeutung des Klassenkampfs zu tun. Es gibt, grob gesagt, zwei Mechanismen. Der eine, könnte man sagen, ist die Vergesellschaftung des Wertgesetzes. Das heißt, Waren werden durchschnittlich zu einem Wert getauscht, auch unsere wahre Arbeitskraft auf dem Markt wird durchschnittlich zu einem Wert kontrafaktisch gekauft. Das wir bekommen durchschnittlich den Lohn für die Reproduktion und Arbeitskraft. Das ist alles, was Marx beschreibt, sittlich, da treten sich sozusagen vernünftige Rechtspersonen, Rechtsindividuen gegenüber, Gerechtigkeit ist ja scheinbar durchgesetzt. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, da, wenn diese Arbeitskraft gekauft wird, wird sie angewandt. Und in der Anwendung der Arbeitskraft in Arbeit produziert sie Wert und Mehrwert. Und welches Maß gibt es dafür? Gar keines außer dem Klassenkampf. Darum hat ja Marx 13 im Kapitel geschrieben, Kampf um den Arbeitstag und Intensität. Da gibt es kein Maß. Das heißt, wir haben zwei Vergesellschaftungsmodi. Einen scheinbar sehr sittlichen, ne? Tausch, Gerechtigkeit, ne? Gerechtigkeit ist durchgesetzt, habe ich irgendwann mal gelesen, so sehr Ecke, ja. Und die andere Seite ist der nackte im Gegensatz ohne Maß, ohne Mitte. Da gibt es denn, wie groß die Arbeit, die Ausdehnung über die notwendige Arbeit, die bezahlt ist, wie intensiv die ist, das entscheidet rein Klassen auseinandersetzen. Aber was ist Kapital? Kapital ist akkumulierter Mehrwert, weil das Rest wird sozusagen nur Durchlaufkosten. Das heißt, Kapital ist von der Substanz her vergegenständigter Klassenkampf. Das ist ja so abstrakte Ebene, wenn man das natürlich theoretisch raushaut, man bitte Marx ist auch ein Mensch, wird man kann vieles kritisieren, aber das, wenn man da noch Bezüge zum Kapital herstellen kann, na gut, alles geht. Also bitte, aber ich finde es sehr problematisch. So, lassen wir mal diese abstrakten Themen zur Darstellung. Ich glaube, in deiner Darstellung ist mir eines aufgefallen, dass du phänomenologisch Kapitalismus mit der fordistischen Fabrik identifizierst, einerseits, und mit dem hierarchischen bürokratischen Beamtenstaat. Ne? Und jetzt sagst du mir, diese Elemente erodieren, sie verschwinden, nicht? Ja, natürlich verschwinden sie. Sie erodieren, sie zerfließen, nicht? Der Kapitalismus ist in der Krise, nicht? Das ist ja nicht ein bisschen so ein komplexer Abgleich, aber im Prinzip ist das sozusagen das Spiel, nicht? Und das Problem ist, ich weiß nicht, warum du dich weigerst, sich nicht mit dem Begriff des Postfordismus und des postfordistischen Antworts des Kapitals auf die Kämpfe auseinanderzusetzen. Denn das, was du so phänomenologisch beschreibst in einzelnen Trümmern, dafür gibt es einen schönen Begriff. Das ist eben die postfordistische Form der Arbeit. Beispiel ist Nike. Nicht? Nike stellt keinen einzigen Schuh her. Ne? Die machen Management, die machen die Werbung, die machen die Konzepte, hergestellt, das ausgelagert, in Indonesien meistens, wenn die Schuhe. Dasselbe ist mit Staatsapparat. Nicht? Privatisieren, das ist nicht so einfach. Der Staat, auch der Staat in postfordistische Formen, also die Universität, ist, was ist das hier? Ist das privat oder staatlich? Ja, weder noch. Nicht? Also die Universitäten sind ausgegliedert, es gibt einen Generalvertrag mit der Republik, mit den Universitäten, es gibt Vorschreibungen. De facto ist es eine postfordistische Struktur. Und was du sozusagen, du stehst in den postfordistischen Strukturen, naja, das ist jetzt auch. Bisschen demagogisch, na der Werte. Ja. Also, nein, ohne Spaß, aber du, ganz ehrlich, du siehst diese postfordistischen Strukturen, hast keinen Begriff dafür und sagst, der Kapitalismus ist nicht der Begriff. Und das Zweite ist, was dazukommt, und das wurde man immer aus euren Kreisen, ich weiß nicht, also was ihr da für Behauptung sagt, das ist Behauptung, das ist unser Nebenpunkt, die Staatsfinanzen, also gibt es da Zahlen? Wie schaut das aus mit dem Budget? Ist das kleine oder ein größeres? Gibt es nicht. Das ist einfach blanke Behauptung, der Staat hat kein Geld mehr. Da können wir aber einen Ast weg. Also das ist bitteschön. Also das ist unseriös. Ja. Da möchte ich schon wirklich Analysen auf dem Tisch haben. Und ihr produziert ja so viel. Wo sind die? Die habe ich noch nie gelesen. Ja. Ich meine, der tut den Schaden werde ich nicht erwähnen, aber wenn er sagt, die Mehrwertmasse ist weltweit geschmolzen, dann hat er, wo hat er das ausgerechnet? Da hat er sich ausgedacht, das könnte schon stimmen. Also so geht's denn, ja? Gut. also jetzt muss ich natürlich antworten, weil das war jetzt ein, waren zwei Co-Referate. Wird es halt jetzt eine Diskussion mit den Grundrissen, okay. Also erstmal China. Erstmal ganz einfach, 10% Wirtschaftswachstum in China sind natürlich überhaupt nicht dasselbe wie 10% Wirtschaftswachstum in der Bundesrepublik oder in Frankreich meinetwegen. Das ist immer eine optische Täuschung, denn natürlich kommt es, das ist ja relativer Begriff Wachstum, kommt es auf den Ausgangspunkt an, nicht? Und wenn das Ausgangsniveau extrem niedrig ist, dann sind von der Masse her, ja, sowohl wertmäßig als auch stofflich, 10% Wachstum in China vielleicht weniger als 0,5% Wachstum in Europa. Ja. Der Ausgangspunkt der Akkumulation ist ein ganz anderer. Man kann es zum Beispiel, wenn man es in der Statistik wenigstens annähernd vergleichen will, muss man schauen, was das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf ist. Das ist in China immer noch auf dem Niveau von manchen afrikanischen oder lateinamerikanischen Ländern. Ja? Also extrem niedrig. Ne? Das sind in den USA oder in der Schweiz, ich glaube, an die 30.000 Dollar oder so pro Kopf. Und in China sind es noch nicht, sind es gerade mal 800 oder 900, glaube ich, momentan. Ich kann es jetzt nicht genau sagen. Ja? Das heißt, man muss die Relation in Beziehung setzen. Das bedeutet, dass dieses chinesische Wachstum niemals die Weltwirtschaft als Ganzes mitnehmen kann, sondern dass es eben in der Tat nur eine Funktion in diesen transnationalen Wertschöpfungsketten ist. Das ist der eine Punkt. Der zweite ist, dass die zusätzliche Arbeitskraft, die in den chinesischen Exportwirtschaftszonen beschäftigt wird, die kommt nicht aus einer inneren Akkumulation der chinesischen Nationalökonomie, sondern die kommt allein von der Exporteinbahnstraße über den Pazifik. Und das heißt, die ist abhängig von den US-Außendefiziten in der Handels- und Kapitalbilanz. Diese Außendefizite der USA werden finanziert durch Geldkapitalströme in die USA, die also eine Verschuldung der USA bedeuten. Das heißt, die beruhen überhaupt nicht auf realer Mehrwertproduktion oder Akkumulation. Da legen zum Beispiel die Ölproduzenten, die jetzt durch dieselbe Entwicklung hervorgerufene Explosion des Ölpreises wieder große Einnahmen haben, die machen da ihre Dollaranlagen, ja, und finanzieren damit dieses Defizit der USA. Das heißt aber, diese ganze zusätzliche, diese ungefähr 200 bis 300 Millionen Menschen, die in diesen Exportwirtschaftszonen scheinbar traditionell organisiert werden in Fabriken und so weiter, das ruht nicht auf einer eigenen inneren Realakkumulation, sondern das ist rein abhängig von den Außendefiziten der USA. Das bedeutet, in dem Moment, in dem, wovon in der Wirtschaftspresse momentan dauernd schon die Rede ist, in dem Moment, in dem diese Defizitstruktur der USA platzt, ja, der Dollar also abstürzt, die Furcht vor dem Dollarabsturz ist allgegenwärtig, bedeutet das, dass diese ganzen chinesischen Exportwirtschaftszonen sich in Rauch auflösen. Ja. Das ist nur mal die sozusagen die eine ökonomische Seite des Ganzen. Das zweite ist der Binnenmarkt in China. Das ist also eine Legende, was du da sagst. VW hat in China also groß überhaupt riesige Absatzprobleme. Die haben genau in China nämlich aufs falsche Pferd gesetzt. Die haben da nicht sich einfach in so ein, als transnationale Wertschöpfungskette China mit auserkoren. Die haben tatsächlich gedacht, dass dort der Binnenmarkt explodiert. Das tut er aber nicht, sondern der zusätzliche Konsum, den es auch gibt, ja, der läuft genau wie anderswo, genau über die sozusagen Oberschicht dieser Exportindustrialisierung, die gibt es. Ja? Da gibt es auch zusätzlichen Konsum, gerade auch Luxuskonsum, und über die damit verbundene Finanzblase, die es auch in China gibt, das stimmt. Ja? Aber das ist nicht eine Explosion eines Binnenmarktes von 1,3 Milliarden Menschen, sondern das betrifft eine ziemlich dünne Oberschicht. Ja? Und die Expansion dieser dieses Binnenmarkts findet nicht so statt, wie sich das natürlich die westlichen Konzerne, die auf diesen Binnenmarkt gesetzt haben, erhofft haben. Also VW gerade hat da die größten Probleme, habe ich ein ganzes Dossier dazu angelegt. Drittens, die Frauen in China. Es ist natürlich richtig, dass in diesen Exportwirtschaftszonen bevorzugt junge Frauen, ja, beschäftigt in Anführungsstrichen werden. Das ist aber nicht eine Beschäftigung, wie sozusagen in Westeuropa in Zeiten des Wirtschaftswunders eben Frauen auch massenhaft in die abstrakte Arbeit reingekommen sind, sondern das ist brutalste Kasernierung, das ist wirklich brutalste Organisation, wie man es vielleicht selbst im Frühkapitalismus teilweise nicht gehabt hat, wirklich unter extremen Bedingungen. Und da kommt natürlich schon gleich gar kein großer Binnenmarkt raus aus den Produktionssektoren. Und das Rivalbild des Klassenkampfs, das kann ich durchaus zugestehen, weil nämlich solange diese Exportwirtschaftszonen in dieser transnationalen Wertschöpfungskettenstruktur drin sind, solange die pazifische Einbahnstraße in die USA funktioniert, solange ist zumindest für diese Minderheit der chinesischen Bevölkerung, die dort in diesen Sonderwirtschaftszonen in die Produktion, in diesen transnationalen Wertschöpfungsketten reingezogen wird, gibt es genau die traditionellen Interessenfragen. Nicht? Das fängt an, schon damit aus diesen brutalen Organisationsformen wegzukommen, überhaupt sich gewerkschaftlich organisieren zu dürfen. All das gestehe ich vollkommen zu. Ja, und das ist auch notwendig, das ist auch unterstützenswert, das ist aber etwas, was sozusagen keine Tragfähigkeit der abstrakten Arbeit jetzt im Weltmaßstab oder selbst in China signalisieren würde, sondern das ist nur ein bestimmtes Segment. Und andere Formen, die es in China auch gibt, viele dieser Aufstände, die finden gar nicht in diesen Exportwirtschaftszonen statt, sondern die finden bei den Bauern in den unterproduktiven Binnensektoren und in dieser ursprünglichen nationalen Binnenindustrie statt, die jetzt als unrentabel abrasiert wird. Und das sind fast so viele Menschen, ja, wie sie jetzt unter diesen neuen Bedingungen in den Exportwirtschaftszonen organisiert werden, in der abstrakten Arbeit. Das heißt, wenn mit der einen Hand diese Kombination von Hightech und Billiglohn in den Exportwirtschaftszonen hochgezogen wird, wird mit der anderen Hand die in 50 Jahren und mehr aufgebaute traditionelle Binnenindustrie abrasiert. Da gibt es genau wie in anderen Weltregionen Geisterfabriken, wo die Leute offiziell noch beschäftigt sind, keinen Lohn mehr gezahlt kriegen. Da gibt es im Interesse von so Energieprojekten, Staudämmen und so weiter, Enteignungen von Bauern, Vertreibung und ähnliche Dinge. All das, ja, generiert auch soziale Kämpfe, aber das sind eben gerade keine Kämpfe auf dem Boden der abstrakten Arbeit im Sinne des traditionellen Klassenkampfs, sondern das sind verzweifelte Rückzugsgefechte von dem anderen Teil der chinesischen Bevölkerung, der gerade aus der abstrakten Arbeit in diesen alten nationalökonomischen Entwicklungsprojekten rausgejagt wird. Ja? Und das muss man in Beziehung setzen, um begreifen zu können, was da abgeht. Deswegen ja auch diese Zerreißprobe, was China angeht. Jetzt komme ich zu dem zweiten Co-Referenten. Also, das ist natürlich der alte Streit, den die Wertabspaltungskritiker mit den traditionellen Marxisten haben, über den universellen Arbeitsbegriff, die Arbeitsontologie. Nicht? Und Marx hat in der Tat hier sozusagen eine Schwankung in der Argumentation. Man kann ihn zum Teil radikal arbeitskritisch lesen und zum Teil steckt er natürlich für seine Zeit und aus der Aufklärung her und in dem, was die Arbeiterbewegung damals interessiert hat, eben auch in der Arbeitsontologie selber drin. Er hat versucht, das sozusagen auseinander zu dröseln, so wie du das gerade gemacht hast, dass also abstrakte Arbeit nun spezifisch kapitalistisch sei und konkrete Arbeit universell. Aber gleichzeitig sagt der Marx aber, dass die konkrete Arbeit überhaupt nichts anderes ist als die abstrakte Arbeit. Und zwar deswegen, na gut, jetzt habe ich kein Kapital da, jetzt kann ich es natürlich nicht aufschlagen, aber ich kann das schon noch beweisen. Und zwar Und zwar sagt er das so, wenn in einer Fabrik produziert wird, ja, dann wird da natürlich nicht einfach Nervmuskelhirn per se verausgabt. Das kann man ja gar nicht. Man kann es ja nur, indem man irgendwas herstellt. Ne? Aber diese konkrete Arbeit, in der dann Schokoladenplätzchen oder Maschinengewehre oder was weiß ich hergestellt werden, nicht? Da muss man natürlich einen ganz spezifischen, konkreten Produktionsprozess haben, um Schokoladenplätzchen oder Maschinengewehre oder sonst was herstellen zu können. Aber gesellschaftlich, im Vergesellschaftungsmodus, ja, gilt nicht das, was hier an dieser Arbeit konkrete Stoffbearbeitung ist, sondern es gilt ganz allein diese Verausgabung von Nervmuskelhirn. Es wird abstrahiert von dem, was da konkret produziert wird. Ja. Und jetzt kommt der andere Punkt. Da verkehrt sich sozusagen das Verhältnis von Abstraktum und Konkretum. Ja. Die konkrete Arbeit, ja, ist also in Wirklichkeit nichts anderes als die Erscheinungsform abstrakter Arbeit im Umgang mit dem Stoff. Und entsprechend schaut die auch aus. Zum Beispiel schon allein dadurch, dass es egal ist, scheißegal, ob eben Schokoladenplätzchen oder Maschinengewehre hergestellt werden. Ja? Auf die Qualität des stofflichen Inhalts kommt es nicht an. Es kommt auch nicht auf das Wohlbefinden der Produzenten an, sondern das ist funktional ausgerichtet im Sinne der abstrakten Arbeit. Deswegen ist das, was hier als konkrete Arbeit bezeichnet wird, übrigens auch an vielen Stellen bei Marx, eben überhaupt nichts anderes als die abstrakte Arbeit in ihrer konkreten Erscheinungsform. Und die Abstraktionarbeit, diese Nominalabstraktion, die ist eben auch ein spezifisches Abstraktum der Moderne, dass sich sozusagen dieser Arbeitsbegriff, dieser landläufige alltägliche Arbeitsbegriff eigentlich immer nur bezieht auf diese Verschränkung von konkreter und abstrakter Arbeit im kapitalistischen Produktionsprozess. Und in anderen Vergesellschaftungsmodi oder sagen wir mal in früheren agrarischen Sozietäten, die man noch nicht mal in unserem Sinn als Gesellschaftlichkeit bezeichnen kann, in diesen agrarischen Sozietäten macht der Begriff abstrakte Arbeit überhaupt keinen Sinn, aber der Begriff konkrete Arbeit genauso wenig. Ja, wenn man die gefragt hätte, machst du jetzt konkrete Arbeit, die hätten sich an den Kopf gelangt. Ja? Die hätten gesagt, ich produziere Weizen, ja. Und, nein, das ist auch in der Alltäglichkeit, weil es ist nämlich zum Beispiel auch so, ja, dass wenn man da wirklich sich historisch mal damit beschäftigt, ja, dann merkt man eben, das haben wir auch in unserem Manifest schon und auch in anderen Texten auch schon gesagt, dem kann man auch noch weiter nachgehen, dass die scheinbar mit uns korrespondierende und deswegen scheinbar universelle Abstraktion Arbeit im indogermanischen Sprachraum eine ganz spezifisch soziale Abstraktion ist. Das meint nämlich die Tätigkeit des Abhängigen, des Sklaven. Ja, da ist egal, was der macht, es ist immer Arbeit, Verausgabung, eben nicht von Nervmuskelhirn wie im Kapitalismus, sondern die spezifische Sklaventätigkeit. Deswegen war das da auch negativ besetzt, diese Arbeitsabstraktion. Und in anderen historischen Formationen, zum Beispiel im alten Ägypten, ja, habe ich mich extra kundig gemacht, da gibt es überhaupt die Abstraktion Arbeit nicht. Da gibt es 15 verschiedene Bezeichnungen, die für verschiedene Tätigkeitsformen, Lebensbereiche gültig sind. Und es wird dann in moderne Sprachen einfach alles gleichermaßen mit Arbeit übersetzt und damit verfälscht. Also diese Universalität der sogenannten konkreten Arbeit, das ist einfach ein Phantasma. Und jetzt zu dem zweiten Punkt mit Vergesellschaftung übers Wertgesetz. Da gebe ich dir recht, die wahre Arbeitskraft, deren Wert wird keineswegs allein durch sozusagen ein objektives Maß ihrer Reproduktionskosten bestimmt. Denn man kann sagen, für die Herstellung von Schokoladentörtchen oder Maschinengewehren gibt es ein bestimmtes Maß, was man unter dem jeweiligen Produktivitätsstandard ungefähr feststellen kann. So und so viel Arbeit muss da reingesteckt werden, so und so viel Kosten verursacht das im Durchschnitt. Bei der wahren Arbeitskraft ist es in der Tat nicht so. Denn die wahre Arbeitskraft, deren Wert sind ja die Reproduktionskosten des der Lohnarbeiter, der Arbeitskräfte. Und die Reproduktionskosten, das sind ihre Lebenskosten. Und jetzt kann man natürlich sagen, im Extremfall wären die Lebenskosten sozusagen von einem Menschen, ja, der nichts als Wasser und Brot zu sich nimmt und der neben der Maschine schläft, ja, die wären extrem gering. Ja. Und die Reproduktionskosten von jemand, der noch nach Hause gehen kann und eine eigene Wohnung hat, die sind schon höher. Und die Reproduktionskosten von jemand, der sich auch mal andere Lebensmittel leistet oder der, was weiß ich, Auto fährt und der Kulturgüter verbraucht und was weiß ich alles noch, die sind noch höher. Und jetzt ist da gibt es kein absolut objektives Maß, was geht in die Reproduktionskosten der Arbeitskraft ein. Ja, na gut, da habe ich dich nicht verstanden. Und jetzt gibt's in der Tat, wodurch werden die Reproduktionskosten der Arbeitskraft dann sozusagen festgelegt? Was für ein Maß gibt es da? Es gibt kein objektives, sondern es gibt in der Tat die soziale Auseinandersetzung bestimmt das. Ja? Wenn nämlich die Lohnarbeiter sich sozusagen einfach verheizen lassen, ja, dann sinken die Reproduktionskosten ihrer wahre Arbeitskraft immer weiter. Und wenn sie sich nicht verheizen lassen, wenn sie also dann dafür kämpfen, um bessere Arbeitsbedingungen, höhere Löhne, wenn sie in ihre Reproduktionskosten, wenn da mehr eingeht, das ist ja das, was Marx die kulturell-moralische Bestimmung des Arbeitslohns meint. Ja? Dieses moralische Moment, das sozusagen, das ist ja etwas, ja, ein Ausdruck, der einfach nur darauf verweist, dass es einen gewissen gesellschaftlichen Konsens geben muss, der durch Kämpfe auch erzielt wird. Also, was da eingeht, ob das mehr oder weniger ist. Und das ist alles richtig. Und ich denke, das bleibt auch richtig, soweit jetzt es sich handelt um eben Lohnarbeit in dem traditionellen Sinn. Nun haben wir aber ein Problem, ne? Weil du sagst, Kapital ist akkumulierter Mehrwert, basta. Ja? Nun habe ich aber versucht zu erläutern und auch zu analysieren und zu zeigen, dass das Kapital aus den genannten Gründen an die Grenze realer Mehrwertproduktion gestoßen ist. Dass also es immer mehr Leute gibt, die eben nicht auf dem Boden der abstrakten Arbeit, zumindest nicht in einem Vollzeit-Normalarbeitsverhältnis stehen, sondern die unterbeschäftigt sind, die arbeitslos sind, die Sozialhilfeempfänger sind, was weiß ich alles. Und bei denen gibt es natürlich einen ungeheuren Druck, ja, ihre Reproduktionskosten zu senken, weil sie sind ja gar nicht mehr rentabel verwertbar. Ja. Und da ist es eben nicht so, dass, was du mir da sagst, das ist eben genau der Punkt, dass du sozusagen noch denkst, es wäre diese Realakkumulation, diese reale, massenhafte Mehrwertschöpfung, der akkumulierte Mehrwert. Und da geht es dann um den immanenten Kampf, um sozusagen die Reproduktionskosten der Arbeitskraft, was da alles eingeht. Und genau das ist nicht mehr der Fall, sondern Millionen von Menschen und immer mehr müssen um ihre Lebensinteressen kämpfen, ohne dass sie noch auf dem Boden von akkumulierten Mehrwert überhaupt existieren können und ohne dass sie mehr in den kapitalistischen Produktionsprozess von Mehrwert integriert werden können. Das heißt, das sind massenhaft Kategorien von der alleinerziehenden Mutter über den Dauerarbeitslosen bis zum prekär Beschäftigten, zum Elendsunternehmer, zum Straßenhändler, zum Unterbeschäftigten. Und es werden immer mehr. Das heißt, das Paradigma ändert sich. Wir haben auf der einen Seite eine gigantische Produktivkraft, die einen auch von der stofflichen Seite her, wenn man das in richtige Bahnen lenkt, gewissermaßen ein gutes Leben für alle ermöglichen könnte. Ja? Und auf der anderen Seite haben wir aber den Boden, die Form, in der das im Kapitalismus nur passieren kann, in dem nämlich die Menschen in die abstrakte Arbeit massenhaft eingesaugt werden, haben wir eben nicht mehr. Auch in China nicht. Ne? Da spaltet sich das in diese transnationalen Exportwirtschaftszonen und in diese Masse der Binnenindustrien, der Binnenbevölkerung, die da nicht mehr reinkommt. Und da geht es eben darum, jetzt eine neue Form von sozialem Kampf zu erfinden, sozusagen, wo gewissermaßen die Basis nicht mehr die kapitalistische Fabrik oder das kapitalistische Büro ist, wo der Marx sich noch dachte, das Kapital selber organisiert die Armeen der Arbeit, ja, und in diese Organisation kann dann gegen das Kapital selber gekehrt werden, indem diese Armeen der Arbeit sich bewusst werden, dass sie jetzt für ihre Interessen, und zwar rein immanent, um die kulturell-moralische Seite der Reproduktionskosten der Arbeitskraft und um die Rechte, die man im Kapitalismus hat. Und das geht jetzt so nicht mehr. Jetzt werden eben immer weniger, diese Armeen der Arbeit schmelzen ab, deswegen auch diese reale Akkumulation nicht mehr da, ja? Deswegen der Kampf auf diesem Boden nicht mehr da. Da gibt es zeitweilig gegenläufige Momente, wie spezifisch in den Sonderwirtschaftszonen in China oder auch anderswo, aber ist vor allem China momentan, und gleichzeitig eben das Herausfallen immer größerer Menschen aus dieser abstrakten Arbeit. Das heißt, es wäre jetzt ein sozialer Kampf zu formieren und dafür auch Ideen zu entwickeln, der eben nicht mehr, das wäre ja dann schon selber eine Minderheitsangelegenheit, ja? Auch selbst in China, ja? Dass man sagt, auf dem Boden des akkumulierten Mehrwerts, der Klassenkampf, das heißt dann nur noch die Beschäftigten, die noch in Vollzeitarbeit sind, die haben dann, und die Gewerkschaften machen auch genau das. Ja? Die Gewerkschaften, ja, ich mache jetzt gleich Schluss, die Gewerkschaften machen leider genau das, dass sie nämlich all die Menschen, die zusehends in Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung fallen, dass sie die nur noch mit der moralischen Phrase vertreten, während ihre reale Interessenorganisation sich nur auf die schrumpfende Beschäftigung konzentriert. Und da haben sie sich eben auch geschnitten, weil zum Beispiel in Deutschland die großen Automobilkonzerne, das war sozusagen die Elitearbeit, ja, die auch privilegiert war, die in die sogenannte Deutschland AG eingebunden war, und die werden jetzt auch über den Jordan geschickt. Ja. Also da muss man sich schon ein bisschen mehr einfallen lassen als die alte Klassenkampfphrase auf dem Boden von Akkumulation und abstrakter Arbeit.